Ja, ich glaube, dann können wir aber anfangen und fortschreiten in der Materie, der schwierigen Materie der wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte des Imperialismus, nun die deutsche Seite hören. Herr Dr. Barth spricht über Banken- und Konzessionsgesellschaften in den deutschen Kolonien und im Untertitel sehen Sie schon, dass er offensichtlich eine Fragestellung hat, Agenten des deutschen Imperialismus, Fragezeichen. Herr Barth ist hat in Düsseldorf promoviert und war dort auch tätig. Düsseldorf ist aber jetzt nicht mehr der richtige Ort. Aparterweise muss es heißen Prag, wo er im Augenblick tätig ist, wie viele von Ihnen sicherlich schon wissen. Ja, damit bitte ich Sie anzufangen. Ja, in diesem Paper möchte ich zunächst in drei Teilen chronologisch die Aktivitäten der wichtigsten deutschen Banken und einiger Konzessionsgesellschaften in den Kolonien verfolgen. In einem vierten Teil sollen die Wirkungen einiger der deutschen privatwirtschaftlichen Investitionen auf die kolonialen Ökonomien untersucht werden. Allerdings muss man dazu sagen, dass eine erschöpfende Behandlung dieses Themas einfach wegen der Quellenlage nicht möglich ist. Ich habe auch vor, mich auf 45 Minuten zu beschränken. Einigkeit besteht in der Forschung darüber, dass der deutsche Kolonialismus, wie wohl auch der italienische, volkswirtschaftlich ein Verlustgeschäft war und dass die Schutzgebiete keinerlei ökonomische Bedeutung für das Mutterland gewinnen konnten. Bei dieser im Kern zutreffenden Feststellung wird jedoch gelegentlich nicht sauber genug zwischen zwei ganz unterschiedlichen Dingen getrennt, der volkswirtschaftlichen und der betriebswirtschaftlichen Ebene. Volkswirtschaftlich gesehen war auch das britische Empire für lange Jahre ein Verlustgeschäft, obwohl einzelne Investoren und Firmen etwa in Indien oder an anderen Orten ein Vermögen verdient haben. Diese Akkumulation von Reichtum wirkte sich dann letztlich auch auf die Ökonomie des Mutterlandes positiv aus. Genau dieser Aspekt fehlt im deutschen Falle. Das sowohl von vereinzelten staatlichen deutschen Stellen als auch in der veröffentlichten Meinung häufig proklamierte Ziel, in den Schutzgebieten Rohstoff- und Absatzmärkte für deutsche Firmen zu schaffen, deckte sich in den wenigsten Fällen mit den betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen Kosten-Nutzen-Kalkulationen, die typisch für die Privatwirtschaft waren. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass die Periode des deutschen Kolonialismus einfach zu kurz war. 30 Jahre sind für solche langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen nicht so viel, vor allem wenn man zum Beispiel im Vergleich mit Frankreich bedenkt, dass sich also auch das französische koloniale Imperium erst nach dem Ersten Weltkrieg richtig zu rentieren beginnt. Während der ersten Phase der deutschen Kolonialerwerbung, etwa bis 86, spielten große oder etablierte Banken, Industrieunternehmen und Handelshäuser in der Regel keine zentrale Rolle, weder in der Kolonialpropaganda noch als Akteure vor Ort. Lediglich einzelne Kaufleute, die volkswirtschaftlich gesehen verschwindend geringe Interessen in der Südsee und noch weniger in Afrika besaßen, beteiligten sich an der Etablierung eines deutschen kolonialen Imperiums. Also wenn ich Imperium sage, ist das immer im Sinne von Empire gemeint. Ökonomische Erwartungen, dass mit Hilfe eines überseeischen Reiches, verbunden mit einer großen Exportoffensive in ferner Zukunft einmal dem britischen Empire Konkurrenz gemacht werden könne, waren nicht so sehr in der Privatwirtschaft, sondern eher in der veröffentlichten Meinung beheimatet. Bereits hier ist ein grundsätzlicher Gegensatz zu erkennen, der in der gesamten deutschen Kolonialpolitik bis zum Ersten Weltkrieg eine Rolle spielt und den Bismarck erkannt zu haben scheint. Dem Reichskanzler war bewusst, dass eine überseeische Reichsgründung, bei der staatliche, preußisch-deutsche Institutionen die Federführung übernehmen würden, zum Scheitern verurteilt war. Daher versuchte er, die Kolonialpolitik von Anfang an eng an das britische Vorbild anzulehnen und weitgehende Konzessionen, Charters, zu vergeben. Diese Chartered Companies sollten die eigentliche koloniale Erschließung und Verwaltung nach kaufmännischen Kosten-Nutzen-Rechnungen vornehmen. Nur wenige Jahre zuvor hatte die britische Regierung erneut eine weitgehende Charter an eine Gesellschaft, die in Afrika tätig war, vergeben, sodass dieses Modell zeitgemäß zu sein schien. Doch endete Bismarcks Konzept, das modernst verfügbare britische Vorbild nachzuahmen, bekanntermaßen in einem Desaster. Die unterkapitalisierten Konzessionsgesellschaften, hinter denen weder große Kaufleute noch etablierte Banken standen, wurden durch die Realität in Afrika finanziell völlig überfordert. Besonders die Verwaltungskosten, zu denen auch bald Aufgaben für polizeiliche bzw. sogar militärische Aufgaben kamen, waren von einem Handelshaus wie etwa Lüderitz oder anderen überhaupt nicht zu tragen. Profite versprachen allerdings die privatwirtschaftlichen Aktivitäten auf den Inseln in der Südsee und auf Samoa, die gelegentlich in einigen Darstellungen zu Unrecht nachrangig behandelt werden. Hier erzielten einige Gesellschaften, wie etwa die Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft auf Samoa, nach erheblichen Anlaufschwierigkeiten hohe Gewinne. Extreme Profite erwirtschaftete auch die Jaluit-Gesellschaft, die auf den Marshallinseln aktiv war und vom Kobra-Handel existierte. Diese gab ihre Charter erst nach der Jahrhundertwende zurück und konnte konstant Dividenden oberhalb von 12% ausschütten. Hier bewährte sich Bismarcks Konzept der Chartered Companies. Anhand der imperialen Streitigkeiten zwischen den USA, Großbritanniens und dem Deutschen Reich um Samoa lässt sich allerdings auch zeigen, dass den deutschen Kaufleuten die Art der formalen Oberhoheit letztlich gleichgültig war. Sie benötigten für ihre Geschäfte vor allem stabile politische Verhältnisse. Zeitweise scheinen sie deshalb sogar bereit gewesen zu sein, der Übertragung der Hoheitsrechte an einen anderen Staat zuzustimmen, wenn dadurch die imperialen Querelen, die den Handel letztlich beeinträchtigten, zu einem Ende gekommen wären. Die afrikanischen Schutzgebiete hingegen konnten nur durch die Unterstützung des Reiches am Leben erhalten werden. Nur wenige Bankiers beteiligten sich an der Etablierung dieses Kolonialreichs. Von denen sind drei zu nennen, die Bismarcks Experiment letztlich retteten. Doch waren deren Motive gerade nicht primär ökonomisch bestimmt. Gerson von Bleichröder etwa, der auf den ersten Blick erhebliche Summen bereitstellte, die gemessen an seinem Privatvermögen allerdings ganz unerheblich waren, handelte, wie Fritz Stern das formuliert hat, vor allem als Gefangener seiner Prominenz. Seine Sonderrolle am preußisch-deutschen Hofe und als Privatbankier Bismarcks erlaubten ihm nicht, bei einem Unternehmen abseits zu stehen, das offen vom Reichskanzler gefördert wurde. Bleichröder waren die Schutzgebiete gleichgültig. Sehr wohl aber sah er die Chance, den Kolonialismus zu nutzen, um einmal mehr in der europäischen Geheimdiplomatie tätig zu werden. Als persönlicher informeller Beauftragter Bismarcks kümmerte sich der Bankier intensiv um die Vorbereitung der Kongo-Konferenz, ließ seine Kontakte zu Leopold II. Spielen und trug dazu bei, dass die Kongo-Akte aus deutscher Sicht zu einem Erfolg wurde. Also solche Tätigkeiten in der Geheimdiplomatie haben sich dann später für Bankiers immer irgendwie ausgezahlt, auch finanziell. Ganz anders gelagert waren die Motive des zweiten wichtigen Finanziers, Adolf von Hansemann. Der Chef der Diskontogesellschaft, damals der größten deutschen Aktienbank, handelte vor allem bestimmt durch einen irrationalen kolonialen Enthusiasmus, der ihn zeitweise jede kaufmännische Vorsicht vergessen ließ. In der Formulierung von Stuart Firth stellten Hansemanns Kolonie in Neuguinea und später auch seine Projekte im Südwest das Hobby eines reichen Mannes dar, dem es auf einige Millionen nicht ankam. In der Regel regierte er Neuguinea am frühen Morgen, bevor er in die Bank kam, wobei er bemüht war, das holländische Vorbild auf Java nachzuahmen, allerdings ohne das zu kennen. Sein Versuch, bewährte preußische Gesetze, verbunden mit einer subjektiv großzügigen, eingeborenen Politik, auf Neuguinea einzuführen, führten jedoch zu bürokratischen Absurditäten. Man kann sich das leicht vorstellen. Als sich das Direktorium der Diskontogesellschaft weigerte, weitere Kapitalien buchstäblich im Dschungel verschwinden zu lassen, finanzierte er seine Chartergesellschaft noch für einige Jahre aus seinem beträchtlichen Privatvermögen weiter. Erst nachdem weit größere Eisenbahngeschäfte in Venezuela missglückten, wurde es notwendig, unprofitable Investitionen abzustoßen. 1898 gab Hansemann die Charter für die Neuguinea Company gegen eine beträchtliche Entschädigung an das Reich zurück, versuchte jedoch trotzdem auch in den folgenden Jahren Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Komplizierter und schwieriger als diese beiden Fälle ist schließlich die Rolle des dritten wichtigen Finanziers Karl von der Heydt zu deuten. Dieser ging nämlich als einziger in Afrika ein wirkliches ökonomisches Risiko ein. Unter seiner Leitung wurde die deutsch-ostafrikanische Gesellschaft, die DOAG, saniert. Erst nachdem die Aufstände von 1888-89 ein militärisches Eingreifen erforderlich gemacht hatten, bemühte sich auch von der Heydt, seine unprofitablen Investitionen loszuwerden und dem Reich die Hoheitsrechte abzutreten. Von der Heydts Herkunft war geprägt durch das fundamentalistisch-protestantische Milieu in Elberfeld, in dem ein bildungsfeindlicher Pietismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts einer intolerant rassischen, nicht rassistischen, aber rassischen Weltanschauung den Boden bereitete. Also bekannt ist durch Wähler dieser berühmte Brief an Hammacher, der Kolonialismus sei nur der erste Schritt zur Weltmacht Deutschlands. Obwohl von der Heitz Gedankenwelt zahlreiche Berührungspunkte zu derjenigen von Karl Peters aufwies, war der Bankier doch bemüht, die Desperados der ersten Stunde aus der DOAG zu drängen. Finanziell bedeutete der Helgoland-Sansibar-Vertrag, bei dem das nie wirklich kontrollierte Sansibar gegen die Insel Helgoland getauscht wurde, für von der Heitz einen Gewinn, einen finanziellen Gewinn, da die DOAG für die aufgegebenen Rechte eine Entschädigung erhielt. Dennoch gehörte der Bankier zu den Initiatoren der Propaganda gegen das Abkommen mit Großbritannien. Er wurde der erste Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Verbandes, der 3 Jahre später in den Alldeutschen Verband umbenannt wurde und dem von der Heitz als einziger wichtiger, man kann sagen, wichtiges Mitglied der Hochfinanz oder potenter Geldgeber, immer wieder finanzielle Unterstützung zukommen ließ. Die zweite Phase lässt sich etwa bis 1903/4 ansetzen. Zwar verschafften sich bedeutende Großbanken und Industriefirmen kleine Stützpunkte in den Schutzgebieten, um vertreten zu sein, sollten sich wider Erwarten doch große Gewinne erwirtschafteten lassen. Ansonsten warteten sie aber einfach ab und beobachteten aufmerksam die Entwicklung. Die wirklich investierten Summen waren so unbedeutend, dass die Gewinne oder Verluste nicht mal den Aktionären bekannt gegeben wurden. Da sich trotz ständiger Versuche der Kolonialabteilung seriöse Investoren nicht gewinnen ließen, entwickelten sich die Schutzgebiete seit dem Beginn der 1880er Jahre zu einem Tummelplatz für obskure deutsche und auch einige britische Spekulanten, denen es an Kapital mangelte und die auch gar kein Interesse an Investitionen hatte. Drexler hat dies in einem neuen Buch für Südwestafrika ziemlich detailliert untersucht. Diese Börsenhaie, denen in der Regel selbst kaum eigene Mittel zur Verfügung standen, versuchten mit vagen Versprechungen jede mögliche Konzession zu erhalten. Dahinter stand die letztlich meist vergebliche Hoffnung, diese Rechte später mal bei Manövern an der Börse zu Geld zu machen oder aber durch irgendeinen Zufall auf spekulative Rohstoffe zu stoßen, also vor allem Gold und Diamanten. Diese Hoffnungen wurden genährt, als 1887 an der Rand in Transvaal plötzlich die größten Goldvorkommen der Erde entdeckt wurden. Es war keineswegs ausgeschlossen, dass im Inneren Afrikas noch weitere ähnliche Eldorados verborgen waren. Allerdings waren diese Konzessionäre weder gewillt noch in der Lage, die aufwendigen Expeditionen zu finanzieren, die für eine systematische Suche erforderlich gewesen wären. Die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes sah keine Alternative zur Zusammenarbeit mit diesen Investoren. Geschickte Spekulanten wie etwa der Engländer Edmund Davis oder der Deutsche Julius Scharlach konnten mit vagen Versprechungen leicht weitreichende territoriale Konzessionen erhalten, deren Rechte in den folgenden Jahren mit gieriger Energie verteidigt wurden, ohne dass auch nur eine Mark in die Schutzgebiete investiert wurde. Jahre später, 1912 genau, rühmte sich Davis, dass er 35 Gesellschaften in deutschen, portugiesischen und englischen Kolonien leite, aber noch niemals eine Dividende gezahlt habe. Die Kolonialverwaltung scheute offenbar davor zurück, einen juristischen Präzedenzfall zu statuieren und eine bereits erteilte Konzession wieder zurückzunehmen, beziehungsweise zu enteignen. Möglicherweise, aber da ist die Quellenlage nicht ganz klar, waren die Befürchtungen zu groß, dass dieser Schritt vor einem deutschen Gericht keinen Bestand haben würde und dann die gesamte, ohnehin labile Verwaltungsstruktur in Mitleidenschaft gezogen würde. Doch waren bereits vor der Jahrhundertwende auch einige Großbanken bereit, dem Reich erhebliche Summen zur Verfügung zu stellen, und zwar bestimmt für die infrastrukturelle Erschließung der Kolonien. Allerdings zu Bedingungen, die der Reichstag nicht akzeptieren wollte. Archivalisch überliefert ist ein Entwurf des Chefs der Deutschen Bank, Georg von Siemens, der zur gleichen Zeit an der Konzeption der Bagdadbahn arbeitete und einige Erfahrungen mit den großen Eisenbahnlinien in den USA vom Atlantik zum Pazifik gemacht hatte. Er vertrat die Auffassung, dass der afrikanische Kontinent nur im ganz großen Stil erschlossen werden könne. Der Bankier entwickelte den Finanzierungsplan für eine Transversalbahn in Deutsch-Ostafrika. Diese sollte von der Sansibar gegenüberliegenden Küste des Indischen Ozeans bis zu den großen Seen an der westlichen Grenze des deutschen Schutzgebietes errichtet werden. Ein Nebengedanke bestand darin, dass durch eine derartige Verbindung der gesamte Verkehr des Katanga-Gebietes in der Kongo-Kolonie Leopolds II. Ins deutsche Schutzgebiet hineingezogen werden würde. Auch eine mögliche Fortsetzung dieser Linie durch den Kongo in Richtung auf den Atlantik scheint bereits im Gespräch gewesen zu sein, obwohl auch hier die Quellenlage nicht ganz eindeutig ist. Das Direktorium der Deutschen Bank war bereit, die für den Bau der Strecke durch Ostafrika erforderlichen erheblichen Kapitalien zur Verfügung zu stellen, lehnt es allerdings ab, auch das unternehmerische Risiko in der Anfangsphase auf sich zu nehmen. Der Kompromissvorschlag, der möglicherweise von vornherein auch den Vorwurf des Spekulantentums unterlaufen sollte, sah eine mäßige Zinsgarantie des Reiches in Höhe von etwa 3% vor. Überraschend an diesem Konzept ist nicht nur seine Weiträumigkeit, sondern auch der Finanzierungsplan. Die Zinsgarantie hätte der Bank einen sicheren Gewinn in Aussicht gestellt, aber gemessen an den Investitionsmöglichkeiten um die Jahrhundertwende wäre dieser Ertrag gering gewesen. Es gab weit profitversprechendere Anlagemöglichkeiten, etwa in Europa, in Lateinamerika, im britischen Empire, die sicher höhere Erträge abgeworfen hätten. Dies zeigt, dass die Deutsche Bank durchaus bereit war, imperialistischen staatlichen Vorhaben ihre Unterstützung zu leihen, sofern wenigstens eine geringe Rendite garantiert wurde. Doch scheiterte dieses Projekt einer Transversalbahn durch Ostafrika in den Jahren 1900 und 1901 im Reichstag. Erst die langsame Änderung der Politik der Zentrumspartei, die sich später eingebunden in den Bülow-Block, kolonialen Unternehmungen zu nähern begann, führte dazu, dass ab 1904 erste Mittel für dieses Bauprojekt bereitgestellt wurden. Richtig forciert wurde der Bau jedoch erst zu Beginn der Ära Dernburg, in der insgesamt 265 Millionen Mark direkt für den Eisenbahnbau oder als Garantien für koloniale Unternehmungen zur Verfügung gestellt wurden. Ab 1912 erwirtschaftete diese Transversallinie dann auch geringe Gewinne. Weitere Eisenbahnprojekte in Deutsch-Ostafrika, die im Zusammenhang mit den Planungen zur Aufteilung der portugiesischen Kolonien standen, wurden nach dem Ende der zweiten Marokko-Krise vom Kolonialamt gemeinsam mit Bankiers erwogen. Obwohl die Vorbereitungen zur Übernahme von Teilen Mosambiks und Angola kurz vor dem Ersten Weltkrieg sehr weit gediehen waren und Nordmosambik faktisch bereits von den Deutschen regiert wurde, hatten diese Aktivitäten zu diesem Zeitpunkt noch keine praktischen Auswirkungen für die Ökonomie der deutschen Schutzgebiete selbst. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zerschlug alle weiteren Konzepte. Ich denke, man sieht daran aber schon, dass in den Kolonien sich eine Entwicklung abzeichnet, dass die irgendwann rentabel werden. Aber das sind die Anfänge natürlich erst. Das leitet dann über zur dritten Phase, die etwa 1903-4 beginnt und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führt. Bereits vor der sogenannten Ära Dernburg, in der erhebliche Investitionsanreize für das Großkapital geschaffen wurden, versuchte die Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes, große Firmen und Banken zu Anlagen in den deutschen Kolonien zu bewegen. Einer der Initiatoren dieser Politik, die durch die innenpolitische Situation nun begünstigt wurde, war der junge Karl Helfferich. Dieser trat nach seiner Habilitation in die Kolonialabteilung ein und baute die statistische Abteilung in der Hoffnung aus, durch die Vorlage von detailliertem Zahlenmaterial das Interesse der Fachwelt an den Schutzgebieten zu erhöhen. Durch eine Reihe von kleinen, für sich unbedeutenden Projekten sollte wahrscheinlich gleichzeitig der Widerstand des Reichstags gegen staatlich geförderte Investitionen in den Schutzgebieten vorsichtig unterlaufen werden. So wurde beispielsweise die Konzession für die 1904 gegründete Deutsch-Westafrikanische Bank so abgefasst, dass eine Zustimmung des Reichstages nicht erforderlich war. Dennoch machte Helfferich in einer ausführlichen und betont sachlichen Rede das Parlament mit dem Vorhaben bekannt. Damit waren bereits kurz vor den großen Aufständen Weichenstellungen hin auf eine verstärkte Investitionspolitik für die Privatwirtschaft in den Schutzgebieten vorgenommen worden. Diese vorsichtige Politik erbrachte aus der Perspektive der staatlichen Bürokratie nun einige Anfangserfolge. Erstens begann ein gewisser Gewöhnungsprozess, der dazu führte, dass der Reichstag natürlich auch unter dem Eindruck der Aufstände in zunehmendem Maße bereit war, Finanzmittel für die Kolonien zur Verfügung zu stellen. Zweitens begannen sich nun in zunehmendem Maße seriöse Investoren um die Schutzgebiete zu kümmern. Beginnend mit dem Jahre 1904 wurden 4 Kolonialbanken und einige kleine Spezialinstitute gegründet. So etwa kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs auch eine Hypothekenbank für Deutsch-Südwestafrika. Also diese 4 Institute, das sind die Deutsch-Westafrikanische Bank für Togo und Kamerun, Die Afrika-Bank für Südwestafrika, und in Ostafrika gibt es dann zwei, die Deutsch-Ostafrikanische Bank und die Handelsbank für Ostafrika. Nur zur Information. Hinter den meisten dieser neuen Firmen standen die Berliner Großbanken, die die Zeit für reif erachteten, im kleinen Stil in die Finanzierung der Handelsgeschäfte der Schutzgebiete einzusteigen. Die Kolonialabteilung und die regionalen deutschen Dienststellen vor Ort hofften, dass diese Kolonialbanken das wirtschaftliche Leben der Schutzgebiete durch die Gewährung von Krediten an lokale Unternehmer ankurbeln würden. Ferner sollte der Zahlungsverkehr sowohl mit dem Mutterland als auch mit britischen und französischen Territorien erleichtert und dadurch der Handel gefördert werden. Ein weiteres, etwas später formuliertes Ziel bestand darin, langfristig die vor allem im Landesinneren vorherrschende Natural durch eine Geldwirtschaft abzulösen. Vor allem das Gouvernement in Ostafrika hoffte hierbei auf tatkräftige Hilfe der privaten Firmen, da die Einführung einer eigenen Währung für das Schutzgebiet geplant war. Durch die Einrichtung lokaler Kassen sollten nach und nach auch Lohnzahlungen an afrikanische Arbeiter auf Papiergeld umgestellt werden. Obwohl keine Archive der Kolonialbanken mehr erhalten sind, lässt sich die Geschäftspolitik fast aller Finanzinstitute in den Schutzgebieten anhand von parallelen Überlieferungen nahezu lückenlos rekonstruieren. Eine Ausnahme ist hier nur Kamerun, da geht's nicht. Untersucht man jetzt die Transaktionen anhand der Bilanzen und des teilweise überlieferten Schriftverkehrs genau, so zeigt sich jedoch, dass fast keines der gesteckten Ziele erreicht wurde. Um die Gründung dieser Kolonialbanken auch für die Berliner Hochfinanz attraktiv zu machen, hatten die Gouvernementskassen in allen afrikanischen Schutzgebieten große Teile ihrer Guthaben den neuen Banken zinslos zur Verfügung gestellt. Ferner wurde der Deutsch-Ostafrikanischen Bank etwas später das Recht zur Notenemission übergeben, wodurch allen Firmen staatlicherseits indirekt eine kleine Gewinngarantie gegeben war. Doch waren sie in den folgenden Jahren in keiner Weise darum bemüht, eine eigenständige koloniale Investitionspolitik zu entwickeln. Drei Gründe können hierfür aus den Quellen eruiert werden. Erstens wären Mittel für koloniale Großprojekte jetzt vorhanden gewesen. Doch scheuten diese Banken das hohe unternehmerische Risiko, sie begnügten sich mit bescheidenen, aber sicheren Renditen. Zweitens war, mit der Ausnahme der ostafrikanischen Küstenregion, der Fernhandel unterentwickelt, sodass das eigentliche Geschäft einer Handelsbank, die Wechseltransaktion, unbedeutend blieb. Auch deutsche Kaufleute bedienten sich meist lieber ihrer bewährten englischen und französischen Bankkontakte, statt aus nationalen Gründen das Risiko einer ganz unerprobten und wegen des geringen Geschäftsumfangs auch teuren neuen Bankverbindung einzugehen. Drittens schließlich, und das scheint mir fast der wichtigste Grund zu sein, gelang es den Bankzentralen in Berlin nicht, wirklich fähige Mitarbeiter für den kolonialen Dienst zu rekrutieren. Trotz erheblicher Gehaltsanreize meldeten sich keine erstrangigen Bankiers freiwillig für die unattraktiv erscheinende Aufgabe. Einige der schließlich entsandten Direktoren waren den an sie gestellten Anforderungen, die hohe Zuverlässigkeit und gleichzeitig Selbstständigkeit im Detail erforderten, überhaupt nicht gewachsen. 1912 musste die Deutsch-Westafrikanische Bank beispielsweise einem Angestellten kündigen, der die schlechten Kommunikationswege dazu genutzt hatte, die Buchhaltung zu fälschen. Dies blieb ein extremer Fall, doch gelang es kaum, wenigstens eine minimale personelle Kontinuität in den Schutzgebieten zu gewährleisten. Die von der Kolonialverwaltung und den Gouvernementskassen den Banken zur Verfügung gestellten Mittel wurden kaum in Unternehmungen reinvestiert. Wie eine Analyse der Bilanzen zeigt, wurde das in den Schutzgebieten angesammelte Kapital stattdessen in das Deutsche Reich transferiert und dort gewinnbringend durch die Mutterinstitute, vor allem durch die Dresdner Bank, angelegt. Die hohen Dividenden der Kolonialbanken, die teilweise bis zu 10% betragen haben, täuschen darüber hinweg, dass kaum Bankgeschäfte in den Schutzgebieten selbst stattfanden. Diese Institute entzogen also den kolonialen Ökonomien alle zur Verfügung stehenden Mittel und legten sie im Deutschen Reich an. Immer wieder stößt man auch in den Akten des Kolonialamts auf Klagen darüber, dass die Banken viel zu niedrige Kassenbestände gehalten hätten. Das ist eine Folge davon. Ein absoluter Tiefpunkt fand sich etwa bei der Deutsch-Westafrikanischen Bank in Togo im August 1910. Täglich fälligen Forderungen des Gouvernements in Höhe von 2,8 Millionen Mark standen lediglich Barmittel von 81.000 Mark zur Verfügung. Das entspricht einer Deckung von 2,85%. Auch deshalb war die Tätigkeit der Kolonialbanken im hohen Maße kontraproduktiv für die Ökonomie der Schutzgebiete selbst. Er brachte aber natürlich einzelnen Firmen im Deutschen Reich Gewinne. Nur eines der gesteckten Ziele wurde zumindest in Ostafrika und in Togo im Ansatz erreicht. Die Kolonialgesellschaften gingen dazu über, Lohngelder für afrikanische Arbeiter nicht mehr in Waren oder in Münzgeld, sondern in Papiergeld zu zahlen, beziehungsweise in einigen Fällen auch auf Konten zu überweisen. Ein Teil des Lohnes derjenigen farbigen Arbeiter, die für die Togo-Pflanzungsgesellschaft arbeiteten, wurden etwa automatisch bei der Deutsch-Westafrikanischen Bank deponiert. Damit sollte, das war ein weiterer Nebengedanke, gleichzeitig auch Kontraktbrüchen vorgebeugt werden. Durch derartige Maßnahmen ist ein beginnender Gewöhnungsprozess auch der indigenen Bevölkerung an europäische Modalitäten des Zahlungsverkehrs anzunehmen. Allerdings kann aus den gegenwärtig bekannten Quellen nicht abgeleitet werden, ob dies Einzelfälle waren oder ob die lokale und regionale afrikanische Wirtschaft dadurch nachhaltig beeinflusst wurde. Nur ein Fall ist bekannt, bei dem große Banken ganz auf eigene Faust und ohne jeden staatlichen Anreiz aktiv wurden. Etwa 25 Jahre nach der Gründung des deutschen kolonialen Imperiums kam es endlich zu den ersehnten spekulativen Rohstofffunden. 1908 wurden in Deutsch-Südwest durch einen Zufall in einer weg- und wasserlosen Wüste die zweitgrößten Diamantvorkommen der Erde entdeckt. In Lüderitz Bucht lösten diese Funde ein Diamantfieber aus, das man sich gar nicht dramatisch genug vorstellen kann. Ich kann hier leider auf die Details nicht eingehen, aber das gibt da sehr schöne anschauliche Geschichten. Das muss ungefähr so abgelaufen sein wie am Klondike. Binnen weniger Tage schufen mehrere deutsche Großbanken unter der Leitung der Berliner Handelsgesellschaft eine effektive Verkaufsorganisation, die Diamantenregie, die äußerst profitabel für die Finanziers werden sollte, aber schwere Konflikte im Schutzgebiet selbst hervorrief. Der gesetzliche Ablieferungszwang an die Regie stieß bei den deutschen Minengesellschaften, aber auch bei den Siedlern auf offenen Widerstand. Unterschiedliche Konzeptionen für die Verkaufsstrategie lagen dem zugrunde. Während die Diamantsucher und die Gesellschaften vor Ort so schnell wie möglich reich werden wollten und daher alle ihre Diamanten sofort verkauften, verfolgten die Bankiers eine eher langfristig orientierte, zentralisierte Absatzpolitik. Die Finanziers befürchteten zu Recht, dass einerseits Raubbau an den Feldern getrieben und dass andererseits große, unkontrollierte Verkäufe den Weltmarktpreis drücken würden. Deshalb setzten sie über die Regie stets weniger ab, als eigentlich möglich gewesen wäre. Aus der sich über mehrere Jahre hinziehenden Kraftprobe zwischen den großen Minengesellschaften und den Berliner Banken gingen die Diamantspekulanten als Sieger hervor. Diese verstanden es, auch durch die Hilfe des Publizisten Paul Rohrbach, sich gegenüber dem Reichstag und der veröffentlichten Meinung als tatkräftige Kolonialpioniere darzustellen, die von mächtigen Banken um die Früchte ihrer Arbeit gebracht werden. Der deutschen Öffentlichkeit und den Parteien wurde dabei nicht bewusst, dass es sich bei den Minengesellschaften schon bald um weniger als 10 Firmen handelte, die zuvor keinerlei Interesse an Südwestafrika gezeigt hatten und die nun nicht nur die Diamantenproduktion, sondern auch den Absatz in ihre Hand bekommen wollten. Ich komme dann zum vierten Punkt. Bedauerlicherweise ist nur sehr wenig im Detail über die regionalen afrikanischen Wirtschaftskreisläufe vor der Eroberung durch die Europäer bekannt. Also zuverlässige statistische Angaben fehlen völlig. Daher ist es äußerst schwierig, Aussagen darüber zu machen, wie regionale oder gar lokale wirtschaftliche Strukturen durch das ökonomische Eingreifen von privaten Gesellschaften und Banken im Dienste der deutschen Kolonialmacht beeinflusst oder verändert wurden. Beispielsweise fehlt bis heute für die deutschen Kolonien eine grundlegende Untersuchung über den Modernisierungsschub, den der in der Ära Dernbruck forcierte Eisenbahnbau in allen deutschen Schutzgebieten hervorgerufen hat. Also es ist natürlich völlig klar, dass das tiefgreifende sozioökonomische Umschichtungsprozesse, Modernisierungseffekte, wahrscheinlich auch Akkulturationsprozesse hervorgerufen hat. Die Bahnen wurden zur Erschließung von Rohstoffvorkommen oder aus strategischen Erwägungen heraus errichtet. Beispielsweise diente die von der Otavi Minen- und Eisenbahngesellschaft errichtete Otavi-Bahn im Südwest für den Transport von Kupfer von den Lagerstätten zum Meer. Fast alle Linien in Kamerun wurden hingegen aufgrund von militärstrategischen Erwägungen errichtet. Nach den Erfahrungen des Herero-Krieges sollte mittels einer verbesserten Infrastruktur Aufständen vorgebeugt werden. Ob und inwieweit nun aber das ökonomische Leben in den Kolonien beeinflusst wurde, ist kaum bekannt, weil dieser Aspekt nämlich in den deutschen Quellen praktisch keine Rolle spielt. Für die spätere Zeit gibt es dann ziemlich viel in der englischen Literatur, wo dann meistens zurückgeschlossen wird auf die deutschen, auf die Zeit vor 1914, aber das ist alles sehr vage. Lediglich indirekt lassen sich Schlüsse über die Verschiebungen der afrikanischen Wirtschaftsräume als eine direkte Folge der Tätigkeit deutscher privater Gesellschaften ziehen. In Westafrika deckten sich beispielsweise die traditionellen Handelswege in keiner Weise mit den von den Kolonialmächten gezogenen Grenzen. Die ständigen Klagen der Kolonialbürokratie über den sogenannten Schmuggel deuten etwa darauf hin, dass in Togo und Kamerun die alten Handelswege rege weiter benutzt wurden. Zwischen dem Togo-Gebiet und den britischen Kolonien bestand gleichzeitig ein Ungleichgewicht im Handel, sodass faktisch ein Import von Silbermünzen in die deutsche Kolonie stattfand. Die Etablierung einer deutschen Bank in Togo hatte zur Folge, so lässt sich indirekt schließen, dass sich die Finanzierung des Exportes stärker in das deutsche Mutterland auszurichten begann. Dadurch wiederum haben sich wahrscheinlich die traditionellen Handelskontakte in der Küstenregion abgeschwächt. Wie das im Inneren des Landes aussieht, ist völlig unklar. Vergleichsweise mehr ist über die Küstenregion von Deutsch-Ostafrika bekannt. Diese stand traditionell in einem engen politischen und auch wirtschaftlichen Verhältnis zu dem Sultanat von Sansibar, von wo auch der Fernhandel sogar etwa bis Indien oder in die arabischen Länder abgewickelt wurde. Indische und auch deutsche Kaufleute, die im Fernhandel tätig waren, bedienten sich in der Handelsfinanzierung britischer Banken, die auf Sansibar vertreten waren und günstige Konditionen boten. Nachdem deutsche Banken nun in Ostafrika mit der Emission von deutschen Rupien, also einer eigenen Währung für das Schutzgebiet, begonnen hatten, ist anzunehmen, dass sich der Transithandel tendenziell von Sansibar fort orientierte. In ihrer Investitionspolitik begünstigten die Finanziers eindeutig die deutschen Siedler oder Firmen. Afrikanische Gesuche nach Hypothekenkrediten wurden in allen Schutzgebieten grundsätzlich abgelehnt, vordergründig, um Landspekulationen schon im Vorfeld zu unterbinden. Farbige Unternehmer verfügten in der Regel über weit bessere Kenntnisse des Klimas oder des Bodens als deutsche Investoren, verfügten aber nicht über das notwendige Kapital, um mit deutschen Plantagen direkt zu konkurrieren. Da ihnen Kredite verweigert wurden, hatten indigene Unternehmer in den tropischen Kolonien mit einem erheblichen Standortnachteil zu kämpfen im Vergleich zu den deutschen Plantagenpflanzern. Das spielt vor allem in Togo eine Rolle. Die Perzeption der indigenen Bevölkerung durch die Berliner Bankiers zeigt weitgehend patriarchalische Züge. Rassische oder gar rassistische Gedanken sind im Gegensatz zu einigen Angestellten vor Ort nicht zu erkennen. Diese patriarchalische Einstellung lässt sich etwa anhand der Bemühungen demonstrieren, in den afrikanischen Schutzgebieten und auf einigen Pazifikinseln Sparkassen zu errichten, um den Eingeborenen in Anführungsstrichen den Wert von zinsbringenden Geldanlagen nahezubringen. Mit dem Einverständnis der Gouvernementsbehörden bot die Deutsch-Westafrikanische Bank mit 4% einen günstigen Zinssatz für Sparbücher an, die von Farbigen eingerichtet wurden. Also 4% für ein Sparbuch war auch damals ziemlich viel. Das gibt es im Deutschen Reich normalerweise nicht. Die Kasse betonte, dass durch dieses nicht auf Gewinn ausgerichtete Angebot der wirtschaftliche Sinn der Eingeborenen gefördert werden solle. Doch war dieser wirtschaftliche Sinn der Eingeborenen durchaus auch schon vorher vorhanden. Die Sparkassen stießen, wie später dann auch in Ostafrika und im Südwest, auf großes Misstrauen. Nicht, weil der Wert von Zinsen nicht erkannt worden wäre, sondern weil kurz zuvor die Natural durch eine Geldsteuer abgelöst wurde. Die Sparkassen wurden verdächtigt, mit den ungeliebten deutschen Steuerbehörden zusammenzuarbeiten. Für die indigene Bevölkerung war die Einrichtung eines Kontos gleichbedeutend damit, dem Fiskus die Vermögensverhältnisse zu offenbaren. Damit komme ich zum Schluss. Einmal mehr zeigt sich, dass wirtschaftliche Expansion in die Kolonien sich in anderen Strukturen als der politische Imperialismus definiert. Die Tätigkeit der meisten Konzessionsgesellschaften und Banken in den deutschen Schutzgebieten weist nur geringe Bezüge zu den kolonialpolitischen Debatten im Deutschen Reich auf, wo etwa über die Bedeutung künftiger Rohstoff- und Absatzmärkte diskutiert wurde. Insofern lässt sich die Frage, ob diese Gesellschaften im Sinne des deutschen Imperialismus in den Kolonien tätig wurden, differenziert verneinen. Aus der Perspektive der betroffenen afrikanischen und pazifischen Völker stellt sich dies allerdings anders dar. Diese kamen häufig wenig mit den staatlichen Verwaltungsinstanzen in Kontakt, wurden aber sehr wohl unmittelbar von den ökonomischen Umbrüchen betroffen, die durch die Tätigkeit von deutschen oder europäischen Firmen direkt oder indirekt hervorgerufen worden waren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sie haben Ihr Versprechen eingehalten, dass Sie eine Fragestellung hatten. Waren also keine Agenten des deutschen Imperialismus, wenn ich das richtig sehe. Jedenfalls am Schluss sagten Sie das, und außerdem habe ich gelernt, dass man heute so alte Leute einen Fußballverein halten und damals eine Handelsgesellschaft. Das gab es ja offenbar. Ja, aber das war nur ein Scherz. Ich wollte doch wieder eine ernsthafte Diskussion, Herr Gründer, beginnen. Ich habe nur eine Frage, die keine Konzessionen zurückgenommen. Ich kann sagen, dass ich da falsch liege, aber waren schon 1910 in Togo, die Togo-Gesellschaft, in der Scholte Latte, Schabach und diese ganze Spekulationsbande, weil ich was zu sagen hätte. Ja, das bezog sich auf diese Phase bis 1903-4. Also 1910 oder 11, ja, also die müssen es auf jeden Fall zurückgeben. Aber da ist ja schon der Umschwung durch die Ära Dernburg. Vorher kenne ich also keinen Fall. È molto bella questa relazione che abbiamo ascoltato, perché mi consente di riportarmi anche a quella precedente. In una considerazione di carattere conclusivo sull'espansionismo coloniale tedesco e sull'espansionismo coloniale italiano. Direi che la conclusione, pur nella differenza delle circostanze storico-ambientali, delle contingenze in cui si è sviluppato l'imperialismo tedesco in Africa e l'imperialismo italiano nell'area studiata dal Podestà, a me sembra che ci consenta una valutazione di questo genere. In entrambi i casi, alle illusioni, alle speranze, alle aspettative di avere dei grossi risultati economici corrispondono di fatto delle delusioni. Si esportano capitali in quelle zone conquistate, con modalità del tutto diverse nelle aree occupate dalla Germania rispetto a quelle occupate dall'Italia, e segnatamente in Eritrea, più che ancora che in Somalia, e della Libia se ne parla meno naturalmente allora, ma il risultato è negativo, nel senso che queste colonie non rendono economicamente. Quindi c'è da domandarsi, in effetti, alla fine, se l'esperienza coloniale, perlomeno fino alla Prima Guerra Mondiale, e cioè se l'esperienza coloniale tedesca nel suo insieme e la prima fase dell'esperienza coloniale italiana, quella fascista poi resta al di fuori del nostro convegno, se l'esperienza coloniale dal punto di vista economico sia stata per i paesi colonizzatori positiva. Non sono lontano dal ritenere, al lume di quello che ci ha detto Podestà e di quello che ci ha detto il bravissimo collega tedesco, che l'esperienza sia fondamentalmente, sul piano economico, negativa. Negativa perché il costo per l'Italia è stato superiore al ricavo, e negativa, a me sembra, anche per la Germania, perché forse qualche piccolo gruppo si è arricchito, ma nella generalità dei casi la Germania sul piano del denaro non ha avuto un ricavo pari all'investimento. Questo a me sembra che sia il quadro che ricaviamo dalle belle lezioni di oggi pomeriggio. Chiedo scusa. Also, Elisabeth hat versucht jetzt die beiden Referate zu vergleichen und auf ihren Kern hin zuzuspitzen, und er sieht oder meint eben jetzt zu erkennen, dass in beiden Fällen, doch nicht ungeachtet große Unterschiede, zeitliche Verschiebungen und des unterschiedlichen Gewichts, die die beiden Kolonialpolitiken hatten, doch ein ähnliches Ergebnis zu ersehen ist, nämlich dass die Illusionen und Hoffnungen, die man, die die koloniale Begeisterung hatte, sich volkswirtschaftlich nicht gerechnet hätte und insofern also dieser Kolonialismus, was das Ökonomische anbetrifft, nicht gelungen sei. Vielleicht darf ich selbst hier noch eine Frage anschließen. È molto semplice, troppo semplice forse, però non lo so se è vero, è la mia impressione. Ich habe einen etwas anderen Eindruck gewonnen, jetzt eigentlich, vielleicht sogar in beiden Fällen. Also wenn man Sie jetzt genau interpretiert hat, dann waren Sie gewissermaßen ein neuer Hobson 1901. Sie haben gesagt, volkswirtschaftlich rechnet sich das nicht, aber betriebswirtschaftlich für einzelne Firmen oder Banken sehr wohl. Ich weiß nicht, ob man es auf diesen Nenner bringen kann. Das war ja die Gesamtkritik, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt von Hobson. Und im Hinblick auf den englischen Kolonialismus natürlich. Allerdings haben Sie, und das ist mir aufgefallen, noch mit einem Zeitargument operiert und haben gesagt, eigentlich, und Sie waren eigentlich eher positiver als das bisher üblich. Insofern war die These schon interessant, wenn ich das hier richtig sehe, dass die Deutschen nur nicht genug Zeit gehabt hätten, aber dass sozusagen in der Schlussphase nach allen Ansätzen, die vorhanden wären, wenn, jetzt hypothetisch gesagt, nicht Weltkrieg und alles andere gekommen wäre, auch der deutsche Imperialismus hätte nur noch länger als 30 Jahre dauern können, volkswirtschaftlich auf den Weg des Erfolges gekommen wäre. Ich halte es dafür etwas problematisch, man sieht immer, was der Erfolg ist und was nicht jetzt, aber Sie haben es ökonomisch noch eingesagt. Ich meine, ob die Franzosen ökonomisch gesamt gesehen so einen großen Erfolg hatten, ist ja auch noch die Frage. Dann gehen sicher ja, aber sonst ist ja die Frage. Haben Sie es so gemeint? Also Sie haben es jetzt noch weiter zugespitzt. Ich würde sagen, wie du hast in der Latese, che proprio non sia così soltanto un fallimento di tutte queste speranze economiche, almeno in Germania, che almeno nel caso del Sud-Est Africa. Non al reddito dell'economia della Germania sì, ma non quando si pensa a diverse banche oppure ditte che hanno avuto certi spazi interessi, sì, hanno l'ho fatto, e questa è stata la tesi, a mio parere, di Hobson, che nell'ambito di tutta l'economia nazionale l'imperialismo non fa senso, però ci sono non parecchi, non fa reddito, sì, ma ci sono parecchi fruttatori certo. E allora certo. Barto ha detto, forse non è stata la mia impressione, che anche in un certo senso alla fine del tempo imperialista tedesca siano stati qualche sviluppi che nel futuro avrebbero forse avete un'altra prospettiva anche economica. Comunque forse è mal distribuito. Sì. Questo voglio dire, chiedo scusa. Also gleich dazu, Sie haben es jetzt noch weiter zugespitzt, also ich würde sagen, eigentlich fast schon zu sehr zugespitzt. Ich habe nur gesagt, dass in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, in den Jahren, drei, vier Jahren davor, sich abzeichnet, dass es eine Chance gibt, dass das ökonomisch rentabel wird, und zwar auch volkswirtschaftlich, mehr nicht. Und dass das natürlich auch alles hätte anders kommen können, das ist offen, aber es gibt eine Tendenz dahin. Ja, und Hobson würde ich eigentlich sagen, nicht. Also Hobson geht es um was ganz anderes, ja. Der will den Burenkrieg erklären, ja. Und deshalb, bei ihm sind das ja so ganz wüste Spekulanten, ja, die über Leichen gehen letztlich, ja, und die dann auch den britischen Imperialismus bestimmen. Das ist im deutschen Fall so sicherlich nicht der Fall. Im britischen auch nicht. Natürlich, aber... No, German, in Great Britain, so the same. Ja, ich will nur vorher der Vergleich der beiden Referate, die angesprochen haben, noch einen Punkt zugefügt. Die Frage stellt sich, in welchem Maße sind ökonomische Anreize primär für kolonialistische Expansion? So wie das vorhin in der linken Falle dargestellt wurde, waren dort ökonomische Anreize in der ersten Phase offenbar doch dominant, wesentlich im Sinne von Handelsunternehmen, wo dabei die Kolonien eigentlich eher nur die Rolle von Handelsstützpunkten haben. Und in der dritten Phase, so wie das da präsentiert wurde, und das gibt es ja im Teil der italienischen Forschung, doch starke Interessen der Unternehmerschaft. So wie Herr Barth es darstellt, der eigentlich nur von den Banken, nicht von den Unternehmern geredet hat, haben wir zwei Gruppen von Leuten, die sozusagen Initiative ergreifen, dass da eine sind, in der Tat diese Desperados, die gleichzeitig spekulieren und wo es natürlich darauf ausläuft, dass sie Kolonialgesellschaften gründen, die deren Aktien dann von guten Leuten in Deutschland und anderswo bezeichnet werden und die nachher nichts wert sind, denn die Leute sind dann falsch. Das gibt es. Und das Zweite, was aber dann ganz klar ist, der Staat hat die Führung und die Banken folgen aus einem komplizierten Komplex von Interessen, aber mit Absicherung ihrer Interessen. Das heißt, es ist klar, natürlich dann eine Diagnose, die zeigt, ernsthafte ökonomische Antriebskräfte sind für diese Phase gering einzuschätzen. Also so folgerecht, das ist nicht unbedingt jetzt meine Meinung. Hallo, Anna. Innerhalb eines halben Jahrhunderts vom Bergwerk Saisonarbeit, von der Trägerwesen in Plantagenarbeit. Also das sind große Dimensionen. Das kann man für die unmittelbaren Wirkungen etwa des Herero-Krieges in Namibia plus einer Hungersnot führt zur Etablierung des Mbando-Mandarbeitssystems mit Eröffnung der Otavi-Mine und so weiter und so fort. Das sind schon, glaube ich, tiefe Eingriffe und vollkommen recht. Im Grunde kann man natürlich die Folgen sozusagen für die ökonomischen und gesamtgesellschaftlichen Prozesse in diesen Ländern erst in den nächsten 20, 30 Jahren betrachten. Dann ist die Experimentierphase weg, dann muss es klar, mit welchen, ob dieser sich rechnet oder nicht rechnet, das wusste man 1896 natürlich noch nicht, wenn man die erste Pflanze, das weiß man aber 1930 ziemlich genau, und wie weit die Baumwollproduktion geht. Das alles ist ja für alle Kolonien deutlich, dann ist die Experimentierphase vorbei und dann etablieren sich die Dinge. Und das kann man jetzt später sehen. Ich glaube, dass man das jetzt für Kamerun, wie die Landrechtsfragen, vor allem mit der Arbeit von Rode, aber auch zweite Arbeit über die Landrechtsfragen, dann dualer Wirkung nicht. Da kann man diese Investitionsstrategien, das Verhalten der afrikanischen Firmen, auch unsere Blockade, glaube ich, ziemlich gut feststellen. In Ostafrika kann man das anscheinend nicht feststellen, weil wir nicht in die Swahili-Wirtschaft so genau reingucken können. Zu der Gesamtdiskussion, hat sich das gerechnet oder nicht, würde ich also eher die Position von Herrn Barth in der Weise vertreten. Dieser Kolonialismus, dieser Jahrhundertwende bis in die 50er Jahre unseres Jahrhunderts, ist natürlich eine gewisse Sonderform der Penetration sozusagen von Räumen durch das kapitalistische Weltsystem mit und ohne internationale Kombination, um den Hobson nochmal wieder dabei einzuführen. Und dass hier gerade in der Frage der Mobilisierung der Arbeitskräfte, der Verkehrswegeumlenkung, der Veränderung des innerafrikanischen Binnenmarktes, wobei ich da mehr an Kontinuitäten glaube, als an der inneren Nahrungsmittelmarkt und dergleichen. Da gibt es hinten mehr, das haben wir ja immer so früh in Nordiberia in der Wirtschaftskrise, als ja Jahren. Aber es sind tiefe Interventionen, die sind beschleunigte Interventionen und es sind, glaube ich, auch sehr viel gewaltförmigere Interventionen, als wenn man dasselbe Spiel mit Thailand oder in den chinesischen Meer macht. Von der Seite her ist das schon, aber mehr ist es auch nicht als eine Sonderform, vielleicht eine gewisse Beschleunigung, plus einer gewissen Form der Staatssubvention, denn auch die, waren es 320 Millionen, die da abgerechnet wurden im Ersten Weltkrieg über die Kosten des Herero-Krieges, das hat ja auch jemand bekommen. Das ist natürlich eine erhebliche Summe, die dann über die Militärlieferung und den Krieg selber da eingegangen ist, alleine natürlich. Sì, grazie professor Bleier, specialmente parlato degli effetti della polizia, anche della politica economica nelle colonie, in questo caso tedesche, ma non solo, anche lui suppone che siano stati proprio interventi gravi, più gravi che normalmente forse si suppone, e lui anche ha lui è d'accordo in questo senso con Dr. Barth, che ha detto che proprio la politica economica in certo senso sia stato un primo passo di una modernizzazione forse anche forse lei parla della penetrazione di una forma speciale di penetrazione capitalistica, di mobilitazione di lavoratori, di mobilitazione anche in certo senso di capitale, anche di un cambiamento del traffico in certo senso. Allora c'è questo non si può dire naturalmente che nel tempo del colonialista tedesco sia stato finito questo, ma quando si vede il tempo dopo, il tempo dei belgi oppure dei francesi, eccetera, nel Camerun per esempio, si vede che non c'è stato tutto, che si vede che si sia sviluppato questo primo passo nel tempo tedesco e che una certa implementazione del capitalismo anche in questi paesi si può vedere. Forse un po'. Forse ottimistico. Sì. Io credo che sia ottimistico. Non è negativo, anche lui. È negativo sul risultato. Negli anni precedenti alla guerra è stato un dispendio di denaro, di mezzi. Transfers, der wirtschaftlichen Wirkung und der indirekten Wirkung vor allem im Dienstleistungsbereich, Kontrolle des Regierungssystems und so weiter. Und ich glaube, wenn man von einem wesentlichen Unterschied, und das vermute ich mal ohne Kenntnis auch für das italienische und das deutsche System, der Kolonialismus und dieses System hat natürlich für die Entwicklung der Großbanken, des internationalen Warenverkehrs, der Dienstleistungen, des überseeischen Transportsystems und dergleichen keine Bedeutung mehr, weil dann die Wirtschaft mit ihren Linien entwickelt ist. Also das, was die Engländer in einem langen Vorlauf als ein Service-System haben entwickeln können, und das ist ein zentraler Punkt für die Entwicklung des britischen Empires, das ist natürlich Peanuts und ist völlig irrelevant. Das ist durch die Industrialisierung und durch die Wirtschaft in Europa, Osmanisches Reich, Argentinien vielleicht, entwickelt worden, und das ist die absolut irrelevant, wenn man diese Dimension des Service-Sektors und der Wirtschaftsbeziehung als solcher betrifft. Man könnte ja noch eine alte Dimension, diciamo, dell'imperialismo ritardato in Germania, anche in Italia, che si sviluppa in una fase della industrializzazione del mondo europeo, cioè in una fase diversa dell'imperialismo britannico. E proprio in questa fase inglese oppure britannica anche l'importanza delle banche eccetera è stato più alto, anche certo. L'effetto è stato più alto che nel caso di Italia e da Germania. Certo. Also vielleicht nur als Ergänzung dazu, ja? Ich stimme da voll zu. Ich meine, das ist aber etwas, was in der zeitgenössischen deutschen Diskussion niemals gesehen wurde, wirklich, ja? Dass jetzt nicht der deutsche Kolonialismus, der ist so unbedeutend, aber der deutsche Imperialismus eigentlich nur möglich ist, weil es das Empire gibt. Ja, und diese Idee, das Empire zu beerben, schon von daher im Grunde unter ökonomischen Gesichtspunkten völlig verrückt ist. Ja, ja. Ich meine, die Deutschen können ja nur in Tsingtau landen, weil es vorher die britische Flotte gibt, die dann im Ernstfall auch bereit ist zu schießen. Ja, und man könnte das noch entwickeln, aber das geht vielleicht ein bisschen weg vom Thema, ich weiß nicht. Ja, jetzt waren noch zu der Podestaprima. Prima di concludere un altro concerto della mia relazione, riferendo un po' agli sviluppi successivi della manifestazione economica italiana, io ho coniato un termine per definire lo stato delle colonie italiane dell'Africa orientale nel periodo 1900-1934, riserva per la medina, ovvero sia tenerli con la minima spesa, però se si fosse verificato un avvenimento tale da modificare la loro prospettiva, allora queste colonne sarebbero state finalmente valorizzate. L'avvenimento che modifica totalmente la prospettiva l'impero. Italiana è la conquista dell'impero del 36. Ecco allora che fra il 36 e il 39 tutti i maggiori gruppi nazionali, Fiat, Piaggio, Tacevelli, Montecatini, Finoriscova, eccetera, partecipano alla valorizzazione dell'impero avistico mediante la costituzione di società, filiali, eccetera, eccetera. Non solo, l'Italia, come voi devi sapere, è il paese delle piccole e medie imprese. Ora, un gran numero di piccole e medie imprese dedicate ai beni di dato pubblico che vanno dalle vendite alle trasporti, partecipano a questa esportazione in massa E che tempo? Dopo la conquista dell'impero. 36-39. Questo tra l'altro avrà degli effetti pesanti sulla nostra bilancia di pagamenti, perché l'industria italiana compra più materie prime all'estero, per esempio carbone inglese, per aumentare la produzione. E ovviamente le esportazioni in colonia non sono esportazioni all'estero, per cui le riserve valutarie in Italia subiscono un impoverimento terribile. Questo imporrà a Mussolini di adottare dei provvedimenti drastici. Nel 1938 viene imposto un contingentamento delle esportazioni di merci italiane dirette in Etiopia. Questo proprio per limitare il commercio. Questo è tutto. Sì. Herr Bonestar lenkt jetzt, weil er das seinem Referat nicht getan hat, noch den Blick auf die sozusagen Zeit des Faschismus, auf die Kolonialpolitik des Faschismus und im Besonderen auf die Zeit nach 1936, nach der Herstellung des sogenannten Imperiums. In dieser Zeit ist tatsächlich Äthiopien das Ziel von einem großen Teil, er spricht von einem Viertel, un quarto dell'esporto italiano, ein Viertel des italienischen Exports ist in die Kolonien, besonders nach Äthiopien gegangen, wobei das nicht große Firmen waren, sondern viele kleine Firmen, wie er ausdrücklich sagt. Das hatte für die Handelsbilanz Italiens natürlich verheerende Folgen, weil man importierte hauptsächlich aus den entwickelten Industrieländern, auch aus England etwa. Und nun der Export dorthin ging, konnte das ja nicht gut gehen, sodass also Mussolini an einem bestimmten Punkt die Notbremse gezogen hat und den Export nach Äthiopien stoppen musste. Non lo so quando ha fatto Mussolini quel stop. 38. 38 schon, ja, 1938. So, sind noch weitere Fragen gewesen. Da, ja, Herr Schmidt, Entschuldigung, ich hatte Sie beinahe vergessen. Sie waren aber schon hier. Ich muss verlängern, nur auf einen Punkt hin, weil das ist für Siemens sagt, dass er da ein Projekt entwickelt hat. Sie haben ja auch erwähnt, dass das mit den gescheiterten amerikanischen Spekulationen der Industrie hat. Die Frage, die ich an Sie stellen wollte, ist, in dem Zeitraum 94 bis 96 engagieren sich ja nicht nur unter den Reichspolitik daran, dass man die Anfahrtbahn über die Naturbahn und die Benguela-Bahn und sonstiges Penetration auch im Wettbewerb mit anderen Kolonialen betreiben kann. Die Frage ist, ob bei der ganzen Landesinnerbeschließung, darum geht es ja, der Handel und die Einbindung der Küsten in den Welthandel war ja gewährleistet. Was dazu kommt, ist das Landesinnere durch die Flusswege, Kabelsysteme, Eisenbahnbauen, mehr rauszuholen, um dann das sozusagen über deutsche Gewinnmöglichkeiten, Schifffahrt und alles Mögliche in die Rechnung zu bringen. Da kommt aber dann der Konkurrenzgedanke rein. Wird dieser Bahnbau von den Projekten, die Siemens auch im Auge haben, wird das in der Dimension gesehen? Das geht auf unsere Erschließungsmöglichkeiten des Landesinnere zulasten der existierenden Bahnsysteme und welche Konfliktdimensionen ergeben sich dann zu den stark umkämpften, ins Landesinnere gehenden Bahnen. Die müssen ja nicht nur aus dem eigenen Gebiet, sondern auch aus Nachbargebieten, weil wir zu Recht sagen, dass die Handelsaustausche durch künstliche Grenzen gebracht worden sind, das muss sich da irgendwo bündeln und zu bestimmten Häfen. Einfach ob diese Überlegung im nationalen deutsch-imperialistischen Sinne gesehen wurde, oder ob da auch das in anderen Gebieten China, obwohl man in der Deutschen Bank das Konto vertreten ist, und das auch unter Rücksichtnahme dessen, dass sozusagen andere Investitionsinteressen der finanzkräftigeren Großreiche passieren. Die andere Frage, die ich dann noch habe, ist, wir haben ja ein Zeitrahmen gesetzt, also Datierungsvorschläge gemacht, was dafür die Kriterien sind. Eins waren sie deutlich gesagt, sozusagen 1903 vorgezogen zu Bernburg, aber könnte vielleicht noch etwas anderes zu Ihrer chronologischen Sono state due domande, la seconda c'è stata quando sia stata una svolta nell'anno, perché sia stata una svolta nell'anno 1903, ha parlato di questo, non lo so, haben Sie das 1903 als Stichjahr angegeben eigentlich? Ja, das kann man nicht so, 3 oder 4, das ist... L'altra domanda tocca al problema della costruzione delle ferrovie, i quali sono state finanziate naturalmente di banche, ma di banche, forse anche di banche internazionali, e la domanda era che, in che senso si può qui anche vedere diciamo, un atteggiamento nazionale, perché si tratterebbe del genere di problemi internazionali quando si costruisce Ferrovie anche nelle colonie. Achso, die erste Frage, 86, 87 ist ganz einfach ein erster Einschnitt, ja, weil da die Konzessionsgesellschaften, die Chartered Companies der ersten Stunde in der Regel pleite sind. Ja, die werden dann mit dem Großkapital gerettet, aber so bis 3, 4 passiert dann eben fast gar nichts in den Kolonien ökonomisch. Ja, und dann setzt dieser vorsichtige Wandel in der Politik ein, dass es eben kleine staatlich geförderte Projekte gibt. Und das war, man könnte es vielleicht auch ein bisschen anders machen, aber... Gut. Und zur ersten Frage, also bei Siemens ist es so, das ist so einer dieser wirklichen Hochfinanzmitglieder, ja, der ausschließlich in großen Dimensionen denkt, also man kann sagen kontinentale Dimensionen. Die Deutsche Bank hat kurz vorher die Northern Pacific in den USA mitfinanziert, die eine von diesen ganz großen Transversalbahnen ist. Ja, und da ist sich sicher, dieses Klein-Klein in den Kolonien, das bringt überhaupt nichts. Ja, ob man da jetzt eine kleine Eisenbahn baut oder nicht, das kann man machen oder lassen. Man muss den gesamten Kontinent erschließen. Und das deckt sich auch dann so ein bisschen mit den Plänen von Cecil Rhodes. Ja, also daran orientiert sich dann Siemens. Ja, also der will ja Kap Kairo haben und dann können die Deutschen quer durchbauen. Obwohl der Deutschen Bank ist es, in diesem Fall kann man es quellenmäßig nicht zeigen, aber in anderen Fällen kann man es zeigen, völlig egal, ob das Territorium dann deutsch oder französisch oder so ist, sofern das keine politischen Konflikte hervorruft und Renditen abwirft, ist das in Ordnung. Ja. Ja, ist das... Also il capitale tedesco non si interessa per problemi nazionali, è stato proprio un certo senso internazionalista quando si... quando faceva questi interventi economici per costruire ferrovie. Weltgeschichtlich gesehen kann man doch sagen, dass diese ganze Phase des formellen Kolonialismus eine Durchgangsphase ist im Prozess der ökonomischen Penetration der nicht-industriellen Welt durch die industrielle Welt und dass schon an einem bestimmten Punkt, der je nach Region unterschiedlich datiert wird, die formelle Herrschaft sich wieder auflöst und die ökonomische Penetration gleichwohl sich fortsetzt. Und wir gewissermaßen eigentlich sagen können, diese ganze Periode formellen Kolonialismus ist in mancher Hinsicht eine Episode. Und jene großen Finanziers, die von vornherein gesagt haben, wir machen das am besten international, also mit dem Kapital aller großen Industriestaaten gemeinsam und möglichst unter Ausschaltung nationaler Interessen, sind im Grunde weitsichtiger. Und es ist ja gerade auf dieser Konferenz viel die Rede gewesen über frühe Formen der ökonomischen Penetration von überseeischen Regionen unterhalb der Ebene der nationalen Souveränität. Heute würde ich sagen, die Etablierung nationaler Souveränität war eine wahrscheinlich notwendige Durchgangsphase, eine ökonomisch nicht rentable, weil sie zu irrsinnig hohen unsinnigen Investitionen geführt hat. Erstens in den Territorien, vor allem zu Hause durch enorme Rüstungsanstrengungen und wenn Sie wollen, durch dann noch erhebliche kriegerische Ausgaben. Heute sind wir in einer Phase, in der wir eigentlich uns wieder so verhalten, wie man das 1860 wie der Herr Knapp. Da könnte man jetzt stundenlang zu was sagen. Also, ich finde das. Sono state le parole del storico universale Wolfgang Mommsen, lui dice che sia proprio stato tutto questo tempo dell'imperialismo un episodio del processo di penetrazione industriale del terzo mondo, e cioè che proprio l'atteggiamento delle banche, anche delle imprese, grosse imprese in questo tempo, questo atteggiamento cauto sia stato giustificato di tutto quando si vede da oggi. Certo.